Immer. Immer wieder geht es in unserem Leben um den Weg, den wir zu gehen oder den wir zu gehen haben. Nur weniges suchen wir uns selbst aus. Vieles ergibt sich. Sicher, wir treffen Entscheidungen, aber vieles entpuppt sich im Nachhinein nicht als eigene freie Entscheidung, sondern als Folge von Ereignissen, auf die wir gar keinen Einfluss hatten. Wir leben und wir werden doch gelebt. Wir gehen und wir müssen doch gehen, so oder so. Und es gibt vieles, auf das unser Einfluss nur sehr begrenzt ist. Und immer geht es in unserem Leben um die Frage des Vertrauens. Geht es um die Frage, ob wir das Vertrauen haben, dass der Weg, auf dem wir sind, richtig ist. Immer geht es um die Frage des Glaubens. Gehe ich meinen Weg vertrauensvoll oder gehe ich ihn ängstlich? Gehe ich meinen Weg glaubensvoll, weil es diese Beziehung zu Gott gibt, die ich als tragenden Grund wahrnehme? Tja, und so sind wir unterwegs. Tastend, abwägend, hoffend, manchmal fröhlich und unbeschwert, oft vielleicht grübelnd, zweifelnd, begleitet von Sorgen oder sogar Angst. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen unserer Zeit. Zeit und Welt. Wie die Menschen vor uns Menschen ihrer Zeit und ihrer Welt waren. Wir sind unterwegs. Begleitet von der Frage, wem oder was gehört unser Vertrauen? Gehört es Gott? Gehört es uns selbst? Gehört es einem anderen? Und wenn ich das so frage, wir sind mitten im Thema dieser Predigtreihe und auch der heutigen Predigt. Es ist Adventszeit. Und wir denken nach über Menschen, die vor uns in dieser Zeit gelebt haben. Menschen der Bibel. Menschen wie Maria, die Mutter Jesu. Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn eines Tages über Wasser laufen würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn unsere Söhne und Töchter retten würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn gekommen ist, um dich neu zu machen? Dass dieses Kind, das du zur Welt gebracht hast, dich erlösen wird? Maria, wusstest du? Als ich nachgedacht habe über diesen Sonntag und über diese Predigt, hat mich das beschäftigt, dass Maria in eine Situation gestellt worden ist, die sie überhaupt nicht überblicken konnte. Wie denn auch? Wer kann denn überhaupt überblicken, was kommt? Kann doch keiner. Und die Frage ist, wie gehst du den nächsten Schritt? Die Bibel beantwortet uns nicht die Frage, warum gerade Maria zur Mutter Jesu wurde. Sie wurde es, weil Gott sie ausgesucht hatte, ausgewählt hat, berufen hat. Die Bibel beantwortet dir auch nicht die Frage, warum du auf dem Weg bist, auf dem du bist. Oder ich auf dem Weg bin, auf dem ich bin. Gott hat ihn uns gegeben. Mit allen Ecken und Kanten. Mit allen Umwegen, die dazugehören vielleicht. Die wir als Umwege empfinden, aber ob sie welche sind, wissen wir denn das? Gott hat das ausgewählt. Ich bin wieder bei Maria. Ihre Aufgabe? diese Berufung ihres Lebens anzunehmen, zu vertrauen und zu leben. Aber ich glaube, dass Maria uns darin Vorbild ist. Ein Bild, von dem wir zu lernen, von dem wir lernen können, von dem es auch zu lernen gilt. Und ich möchte mir mit euch heute Morgen diesen Weg dieser Frau ein Stück angucken. Ich möchte, dass wir uns das angucken als Lernende und dass wir das vertrauensvoll tun, weil Gott sich nicht geändert hat. Gott möchte uns begegnen und er wirbt um unser Vertrauen. Es ist dieser alte Satz aus dem Buch der Sprüche: Gib mir dein Herz und lass deinen Augen meine Wege gefallen. Das ist an der Stelle, wo er steht im Buch der Sprüche, eigentlich nur so ein Satz in einer ganzen Reihe von Sätzen, die irgendwie mit dem Thema Familie, Erziehung miteinander zu tun haben. Aber wenn man sich diese Texte anguckt, dann merkt man, das, was man ganz profan betrachten könnte, hat doch etwas mit Gott zu tun. Und man kann dasselbe tatsächlich auch auf die Beziehung zu Gott ausrichten. Gib mir dein Herz und lass deinen Augen meine Wege gefallen. Da kommt der Engel zu Maria. Da kommt der Engel zu Maria und ist plötzlich da. Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Puh. Muss man erst mal drüber nachdenken, ne? Und berechtigt steht an dieser Stelle im nächsten Satz, Maria fragte erschrocken. Ich weiß nicht, wie euch das gehen würde. Ich meine, ich habe schon Leute gesehen, die waren auch Engel für mich, ne? Aber einen Engel zu sehen, ist vielleicht sogar noch was anderes. Und dann denkt man immer, Lukas, hättest du nicht noch ein bisschen besser erklären können, wie diese Situation wirklich aus war? Lukas ist der Einzige, der darüber berichtet. Und der hat ja viel, viel später erst gelebt. Der war ja ein Zeitgenosse von Paulus und nicht von Jesus. Aber wenn man das Lukas-Evangelium liest, hat man den Eindruck, dass Lukas mit Menschen gesprochen hat, die die Situation erlebt haben. Plötzlich ist der Engel da. Und Maria fragt nicht, was bist du? Nein, ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Gott spricht in eine Situation hinein. Sei gegrüßt, Maria. Der Herr, Gott, ist mit dir. Er hat dich auserwählt. Sie fragte sich, was könnte dieser Gruß bedeuten? Und der Engel sagt ihr, hab keine Angst. Maria, da kommt etwas auf dich zu, das könnte dir auch Angst machen. Hab keine Angst. Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt. Du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen. Er soll Jesus heißen. Jesus heißt Gott rettet. Oder der, durch den Gott rettet. Er wird mächtig sein. Man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Gewichtige Sätze. In eine Situation gesagt, die völlig überraschend da ist. Was macht man damit? Was machst du damit? Es gab einen Punkt in meinem eigenen Leben, an dem ich mich gefragt habe, was ich damit mache, dass ich glaube an Jesus, dass ich an Jesus Christus glaube. Und dieser Punkt erreichte mich im Blick auf die Frage, wer bestimmt denn eigentlich darüber, wie dein Leben sich gestalten soll? Machst du das selbst? Lebst du deine Träume? Steuerst du das an, was du dir vorgenommen hast, was du denkst, was das Ideale wäre? Oder darf Gott sich einmischen? Darf Gott sich in dein Leben einmischen? Und wenn er das macht, was heißt denn das? Dass alle Träume platzen? Nein, doch bestimmt nicht. Wenn er der ist, der die Welt geschaffen hat, wenn er der ist, der uns Menschen liebt, wenn er der ist, der für uns eine großartige Zukunft hat, darf er sich einmischen in deinen Alltag, in dein Leben und ihm eine neue Spur geben? Deine Ideen über den Haufen schmeißen und dir was anderes geben? Darf er das? Oder ist es bedrohlich? Versteht ihr, ich versuche nur, mit einem solchen Beispiel zu beschreiben, in welcher Situation die Maria vielleicht gewesen ist. Die mir einmal gar nicht mehr wusste, was passiert ihr hier eigentlich? Du wirst ein Kind bekommen. Oh, die Maria war auch nicht dumm, ne? Die wusste, wenn man nicht mit irgendjemandem geschlafen hat, dann kann man eigentlich kein Kind kriegen. Funktioniert doch nicht. Genau diese Frage kommt ja auch. Wie soll das funktionieren? Ich habe doch mit niemand geschlafen, so in der Übersetzung der Hoffnung für alle. Und der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Keine technische Erklärung für Abläufe, die biologisch nicht begreifbar sind. Aber von Gott, der dahinter steht, wird gesprochen an dieser Stelle. Und von seinem Geist, der handelt, in unser Leben eingreift. Darf Gott das einfach? Es ist Adventszeit, ne? Was kommt denn? Worauf warten wir denn? Was heißt denn das, Ankunft? Die Maria ist plötzlich mittendrin. Sie ist Teil dessen, was geschieht. Und die Frage ist, Maria, nimmst du das an? Nimmst du das an? Ich meine, vielleicht hören wir uns diese Geschichten jedes Jahr an. Vielleicht denken wir jedes Jahr neu darüber nach. Und dann ist ja die Frage, wie tun wir denn das eigentlich? Na, das gehört eben in diese Zeit. Das ist fast wie bei einem Märchen, das man zu bestimmten Jahreszeiten vielleicht vorliest. Aber wovon uns die Bibel berichtet, das dient dazu, dass es uns unter die Haut geht. Das dient dazu, dass es nicht an der Oberfläche bleibt, sondern dass es unser Herz erreicht. Darf Gott sich in unser Leben einmischen? Sehr bewusst mische ich im Moment diese biblische Geschichte mit diesen Fragen nach dem eigenen Leben. Darf Gott sich in unser Leben einmischen? Darf er mitreden? Und ist das attraktiv für uns oder bedrohlich? Warum so oder so? Warum? Er ist Gott. Wir gehören zu ihm. Gib mir dein Herz und lass deinen Augen meine Wege gefallen. Wir suchen uns das nicht immer aus. Interessant ist, dass der Engel Maria eine gewisse Brücke schlägt noch, um mit dem, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, zurechtzukommen. Diese Brücke hat zu tun mit einer Verwandten von Maria. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt. Und was Gott sagt, geschieht. Interessant, oder? Ich meine, damit, dass der Engel Maria von ihrer Vielleicht war das ihre Cousine, vielleicht war das eine Tante, ich weiß das nicht. Steht auch da gar nicht weiter. Nur dieser feine Hinweis bei Lukas, dass Elisabeth und Maria verwandt waren, spricht dafür, dass Jesus durch Josef aus der Königslinie kam und durch Maria aus einer priesterlichen Linie des Volkes Israel. Das ist der Zusammenhang, warum hier von Elisabeth und auch ihrem Mann Zacharias gesprochen wird. Um deutlich zu machen, wer ist Jesus? Wer ist der, der da kommt? Und ganz praktisch in diese Situation und hinein in die Fragen, die einen Menschen bewegen in solcher Situation, schlägt der Engel Maria eine Brücke zum Verstehen dessen, was man eigentlich gar nicht verstehen kann. Wie soll das funktionieren? Selbst Elisabeth. Was Gott sagt, das wird geschehen. Und dann steht dieser Satz im Raum. Ich will dem Herrn ganz zur Verfügung stehen. Ich will ihm zur Verfügung stehen. Ich meine, ihr habt euch heute Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst gemacht. Warum eigentlich? Warum habt ihr das gemacht? Doch bestimmt, weil das eine gute Gewohnheit ist in eurem Leben, oder? Man kann sich auch auf den Weg zum Gottesdienst machen, weil man gerne wissen möchte, was Gott einem zu sagen hat. Selbst das kann man tun. Und ist gar nicht so verkehrt. Man macht sich auf den Weg zum Gottesdienst, weil man wissen möchte, was Gott einem zu sagen hat. Maria sagt, ich will dem Herrn zur Verfügung stehen. Was geschehen soll, so wie du es gesagt hast, das soll geschehen. Ja. Ja. Wisst ihr, Gott hält Ausschau nach unserem Ja für seine Wegführung. Gott fragt danach, ob unser Vertrauen zu ihm zu einem Ja zu seiner Wegführung führt. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Es gibt so eine interessante Anmerkung. Als die Hirten in den Stall von Bethlehem kommen und erzählen, was sie erlebt haben, wird über Maria erzählt, dass sie sich das, was dort gesagt wurde, sehr gut gemerkt hat. Eine Frau, die aufmerksam war auf das, was um sie herum geschah. Eine Frau, die unterwegs war, immer mit dieser Frage, was wird werden aus dem, was Gott gesagt hat? Und wenn man dann ihren Lebensweg betrachtet, all die verschiedenen Momente, die dazugehören, das Unterwegssein mit ihrem Mann, Ersterfahrung, Flucht nach Ägypten, das Unterwegssein mit ihrem Mann, eine Heimat in Nazareth, irgendwann später hören wir gar nichts mehr von Josef. Aber wenn wir die Evangelien weiterlesen und vor allem auch in die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir mit einmal, dass Maria ihren Platz findet in der ersten christlichen Gemeinde. Ein sehr spezieller Lebensweg. Und dann hören wir davon, dass einer der leiblichen Brüder Jesu, Jakobus, Leiter der Jerusalemer Gemeinde wird. Das ist auch immer interessant, oder? Was macht Gott aus dem Ja einer Mutter? Was macht Gott aus dem Leben eines Menschen, der bereit ist, mit ihm zu gehen, das zu tun, was Gott ihm zeigt? Bist du unterwegs auf dem Weg, den Gott dir gegeben hat? Das ist die Frage. Für mich immer wieder eine Frage, bin ich da, wo Gott mich haben will? Und manchmal ist das so, dass Menschen um uns herum das gar nicht verstehen können. Ist auch nicht schlimm. Die sind nicht zuständig für uns. Wir sind mit Menschen unterwegs, ja. Aber wir sind eigentlich unterwegs mit dem, der sagt, gib mir dein Herz und lass deinen Augen meine Wege gefallen. Ich möchte euch die Fortsetzung dieser Geschichte nicht vorenthalten, auch wenn das noch ein Stück ein längerer Text ist. Interessant ist, nach dieser Begegnung mit dem Engel macht sich Maria auf den Weg zu Elisabeth. Auch darüber berichtet der Evangelist Lukas. Maria machte sich bald danach auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, das wird geschehen. 3 Monate ist Maria bei Elisabeth geblieben, bis die Zeit der Geburt für Elisabeth kam. Und dann hat sie sich wieder auf den Weg zurückgemacht, in den Ort, von dem sie aufgebrochen war. Eine Begegnung zwischen 2 Schwangeren. Ist auch immer ein bisschen speziell. Ich sage das jetzt einfach so, weil meine Frau die Aufgabe hat, die sie hat als Hebamme, und man manchmal das eine oder andere mitkriegt. Ne? Schon interessant. Die Bibel beschreibt nicht, worüber die in den 3 Monaten alle geredet haben. Scheint auch nicht so wichtig zu sein. Obwohl es für die beiden bestimmt wichtig war. Aber es ist ein Teil des Weges, den Gott der Maria gegeben hat und auf dem er ihr geholfen hat, klarzukommen mit dem, was sich in ihrem Leben entwickelt, was da wächst und was da werden soll. Und immer hat es etwas zu tun mit dieser Frage: Vertraust du? Glaubst du? Bindest du dein Leben an diesen Gott? Hier wird von der Begrüßung berichtet der beiden, und dann setzt sich der Text so fort. Da begann Maria Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt, und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Der Lobgesang der Maria. Gib mich darum, diesen Text im Einzelnen zu beschreiben, aber das, was mit einmal hier passiert, ist dies, dass Maria diesen großen Bogen des Handelns Gottes aufgreift. Auch mit einigen sehr persönlichen Aspekten. Aber diesen großen Bogen des Handelns Gottes, er ist der Souverän, der diese Welt geschaffen hat und der Menschen gebraucht, um sein Ziel in dieser Welt zu erreichen. Er ist der Souverän, der die Dinge zurechtbringt. Und genau das hat ja immer wieder auch mit dem Kommen Jesu zu tun. Gott bringt die Dinge in dieser Welt zurecht. Und Maria ist ein Teil in diesem Handeln Gottes. Unser Ja zu Gottes Wegführung lässt uns teilwerden an dem Plan und Weg und dem Handeln Gottes in dieser Welt. Die Fischer am Ufer des See Genezareth, den Mann, der da an seiner Zollklause sitzt und der von Jesus aufgefordert wird, mit ihm zu kommen. Ein Vater, der sein Kind verliert und doch erlebt, dass es zum Leben wieder erweckt wird. Ich spreche von Jairus. Sie alle sind Teil des Weges gewesen, auf dem Gott deutlich macht, ich komme heilend, handelnd, rettend in diese Welt. Ihr Lieben, wir tun gut daran, wenn wir unsere Augen aufmachen und mehr noch unsere Augen, unser Herz, wenn wir unser Herz aufmachen für das, was Gott uns zeigt und sagt. Wir sind nicht nur für uns da. Ihr seid nicht nur für euch da. Hat schon was, wenn ich das so sage. Wir sind nicht nur für uns da. Innerhalb der nächsten 2 Monate wird der Letzte aus unserer Familie ausziehen bei uns zu Hause. Und dann überlegen wir, was machen wir mit 7 Räumen, die wir mal für 7 Kinder geschaffen haben im Haus. Ne? Aber wir sind nicht nur für uns da. 100 Pro. Wird es Menschen geben, die Raum brauchen. 100 Pro wird es Menschen geben, die andere brauchen, die ihr Herz und ihre Zeit ihnen zur Verfügung stellen. Gott möchte uns gebrauchen, um in dieser Welt sein Reich zu bauen. Und wenn wir uns in Advents- und Weihnachtszeit daran erinnern, dass Jesus gekommen ist, dann deshalb, damit wir nicht vergessen, dass diese Aufgabe sich nicht geändert hat. Gott baut sein Reich in dieser Welt. Und er möchte auch uns dabei haben. Er möchte uns gebrauchen. Maria, eine Frau, die glaubt und deshalb ihren Weg gegangen ist. Maria, eine Frau, die Jesus, die Gott vertraut, und die deshalb unterwegs ist, als eine, die zu ihm gehört und Teil wird an seinem weltweiten Plan. Ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken und das mit in das eigene Leben hineinzunehmen. Ich wünsche euch, dass ihr hier oder da Punkte findet, wo ihr genau das machen könnt und sagt, okay, vielleicht ist Kurskorrektur angesagt. Ich möchte Ja sagen zu seiner Wegführung. Gott segne uns. Lasst uns zusammen beten. Herr unser Gott, du kennst uns. Und wenn du in unser Leben hineinsprichst durch deinen Geist, dann ist das kein Zufall, sondern du wirbst um unser Herz. Du wirbst um unser Glauben und unser Ja zu dir. Du wirbst darum, dass wir unser Leben nicht einfach nur für uns leben, sondern für dich. Du unser Gott und Vater. Wir haben es gut, dass wir das so sagen können, du unser Vater. Du möchtest, dass wir unterwegs sind mit dir und zu dir. Mit dir in dieser Welt und zu dir bis in deine Ewigkeit. Hilf uns, dass wir annehmen, was du uns gibst. Die Wegführungen, das Gute und auch das Schwere. Hilf, dass wir annehmen, auch dieses große Ziel, Ewigkeit bei dir. Und bewahre uns davor, dass wir uns verzetteln in all den Dingen, die nicht bleiben, sondern die vergänglich sind. Du lädst uns ein, du forderst uns heraus. Herr unser Gott, lass es Weihnachten werden in unseren Herzen, dass wir bereit sind, anzunehmen, was du uns gibst. Amen.